Liechtenstein, immer wieder und die Schweiz. Im Jahr 1999 hatte der Deutsche Bundesnachrichtendienst eine Analyse verfasst, die ihren Weg in die Medien fand, obwohl sie als Verschlusssache eingestuft war. Die Agentinnen und Agenten beschrieben darin ein Geflecht, das sich in Liechtenstein herausgebildet haben soll und einem mafiösen Staat zur Ehre gereichen würde. Anfangs klingt die Analyse noch bürokratisch. Zitat: Das Fürstentum Liechtenstein gilt als eine der ersten Adressen für die Anlage von Vermögenswerten, die nicht immer zweifelsfrei legalen Ursprungs sind oder sogar eindeutig aus illegalen Geschäften stammen. Der Reiz Liechtensteins als einer der bedeutendsten Geldwäscheplätze in Europa und Weltzentrum der Briefkastenfirmen erklärt sich aus dem Zusammentreffen eines sehr liberalen Wirtschafts- und Rechtssystems mit einem traditionell kundenfreundlich diskreten Finanzdienstleistungssektor. Geschätzt wird Liechtenstein aber auch wegen der strengen Einhaltung des Bankgeheimnisses. Da es im Fürstentum Anwälte und Vermögensberater gibt, die es verstehen, die örtlichen Gegebenheiten für Geldwäscheoperationen und Anlagezwecke illegalen Vermögens zu nutzen, übt es auf Steuerflüchtlinge und Wirtschaftskriminelle gleichermaßen eine besondere Anziehungskraft aus. Der Bericht führt weiter aus, dass für Gruppen der organisierten Kriminalität spezielle Finanzdienstleistungen geschaffen würden. Die Palette reiche von anonymen Kontoeröffnungen über Unterstützungen beim Einschleusen illegaler Vermögenswerte in den Finanzkreislauf und die Errichtung von Tarn- oder Scheinfirmen bis hin zur maßgeschneiderten Geldwäscheoperation. Zum Beispiel, Zitat, durch das Verschaffen von Einflussmöglichkeiten auf die Geschäftsführung von Banken. In dem Dokument sind mehrere Männer namentlich genannt, Treuhänder, Rechtsanwälte und Bankfunktionäre, die diese Dienstleistungen anböten. Ein Mann wird als Schützling des ehemaligen liechtensteinischen Präsidenten Hans Brunhart bezeichnet. Dass er dennoch verhaftet wurde, sei ein Betriebsunfall gewesen. Zitat: Ein neueingestellter junger Richter, der noch nicht auf der Gehaltsliste der Community stand und vermutlich die einschlägigen Zusammenhänge nicht kannte, hatte die Verhaftung veranlasst. Die Analyse hebt die Rolle der liechtensteinischen Verwaltungs- und Privatbank AG, VP Bank Liechtenstein, hervor. Der Präsident der Bank sei der Bruder eines der geldwäschebeschuldigten Treuhänders. Ein weiterer Verwandter der beiden wird als liechtensteinischer Polizeibeamter beschrieben, der dort für die Kooperation mit Interpol zuständig ist. Seine Hauptaufgabe sei die Behandlung von Rechtshilfeersuchen ausländischer Staatsanwaltschaften im Auftrage der Liechtensteiner Justiz. Der Aufklärungswille der Strafverfolgungsbehörden sei dementsprechend ausgeprägt, so der Bericht. Im Jahr 1995 seien Rechtshilfeersuchen an die liechtensteinische Polizei gesendet worden, das Büro eines Rechtsanwalts sollte durchsucht werden. Deutsche Ermittler warfen ihm vor, ein Firmengeflecht für Geldwäschezwecke bereitzustellen, unter anderem für südamerikanische Drogenkartelle. Zitat: Kurz nachdem die Aktion der örtlichen Polizei angelaufen war, wurde sie von höchster Stelle gestoppt und erbrachte damit keine verwertbaren Erkenntnisse, heißt es nüchtern. Eine Flut von Artikeln zu diesen schmutzigen Geschäften erschien in der Folge in renommierten Medien. Zugleich wurden auch Zweifel an der Qualität des BND-Papiers laut. Liechtenstein gelobte Besserung und tatsächlich wurde es eher still um den Finanzplatz. Wenn aber stimmt, was in den Akten steht, die mir zugespielt wurden, steht erneut Ärger ins Haus. Oft hängt es von einzelnen Personen ab, ob die italienische Mafia entscheidend bekämpft wird oder nicht. Die Schweiz gibt dafür ein gutes Beispiel ab. Lange hat man dort die Gefahr vernachlässigt, obwohl das Land nicht nur als Finanzplatz für die Clans interessant ist, sondern auch als Herkunftsland und Handelsort für Waffen. Der Bundesanwalt Michael Lauber, der ranghöchste Ermittler also, hat 2015 öffentlich bekundet, kaum etwas gegen die Mafia unternehmen zu können. Inzwischen ist er geschasst worden, aufgrund von Fehlverhaltens bei Ermittlungen gegen die FIFA, den Weltfußballverband. Sein Nachfolger Stefan Blättler reiste kurz nach Amtsantritt nach Italien und ließ sich dort über Mafia-Aktivitäten informieren. Dann kündigte er an, den Kampf gegen die Mafia zu einer Priorität zu machen. Seitdem greifen Ermittler verstärkt durch, die Medien berichten mehr und auch die Behörde selbst veröffentlicht reichlich Informationen. Gerne hätte ich Blättler interviewt, doch meine Anfrage wurde freundlich abgeschlagen. Der neue italienische nationale Antimafia-Staatsanwalt Giovanni Melillo wählte im November 2022 für seinen ersten Auslandsbesuch die Schweiz als Ziel. In Pressegesprächen sagt er, dass Mafiosi in der Schweiz lebten, aber in Italien gewaltsame Bedrohungsaktionen verübten. Blättler und er wollten sich künftig mindestens zweimal pro Jahr sehen, berichtete der SRF. Blättler kündigte an, italienische Antimafia-Bemühungen durch eigene Ermittlungen zu unterstützen und forderte gesetzliche Verbesserungen. Beispielsweise seien Geldwäschevergehen durch Unternehmen nur mit maximal 5 Millionen Franken zu sanktionieren, das sei lachhaft. Immerhin wurde das Gesetz in einem Punkt verschärft. Wer sich an einer kriminellen Organisation beteiligt, kann seitdem mit bis zu 20 Jahren Haft bestraft werden. Ich hätte mit Blättler gerne über ein besonders brisantes Verfahren gesprochen. Es ist verständlich, dass über manche Ermittlungsinstrumente lieber geschwiegen wird. Der Einsatz von Vertrauenspersonen etwa, also von Leuten, die Teil einer Organisation sind, oder von verdeckten Ermittlern. Die Informationen, die sie weitergeben, können sehr wichtig sein. Zugleich sind beide in einem äußerst komplexen Umfeld tätig. Sie haben direkten Kontakt mit hochkriminellen Menschen, dürfen aber keine Straftaten begehen und wenn sie auffliegen, sind sie in Todesgefahr. Dazu sind Mafiosi qua Natur misstrauisch und noch dazu haben die Organisationen oft eine Art von Intelligence nach dem Vorbild von Nachrichtendiensten und einen Informationsaustausch im Verborgenen. Wahr ist aber auch, wenn es gelingt, Polizisten im Inneren von Mafia-Clans zu platzieren, sind die Ergebnisse immer spektakulär. Die Ermittlungsergebnisse der Operation Fido in Thüringen zeigen das, auch wenn das Verfahren dann merkwürdigerweise rasch abgeschlossen wurde. Auch der große Schlag gegen die 'Ndrangheta im Mai 2023, die Operation Eureka, war nur dank des Einsatzes von verdeckten Ermittlern dermaßen erfolgreich. In der Schweiz erhielten Ermittler auf diese Weise spektakuläre Hinweise zu Geldwäscheaktivitäten in Liechtenstein. Über die Ermittlungen ist aber quasi nichts nach außen gedrungen. Dabei haben die Berichte der verdeckten Ermittler, die mir vorliegen, das Zeug dazu, Liechtenstein erneut an den Pranger zu stellen, wieder einmal. Der Anstoß zu den Ermittlungen kam aus Italien, genauer genommen von einem Mafioso kurz vor seiner Freilassung. Er wollte unbedingt Nicola Crateri sprechen. Crateri ist Staatsanwalt, einer der furchtlosen Art. 1958 in Cerace in Kalabrien geboren, hat er den größten Teil seines Lebens der Bekämpfung der 'Ndrangheta gewidmet. Im Jahr 2023 wechselte er nach Neapel und stellt sich nun der Camorra entgegen. Für seine Arbeit nimmt er ein Leben in ständiger Todesgefahr und unter Polizeischutz in Kauf. In Italien genießt er Heldenstatus, gemeinsam mit ein paar seiner Kolleginnen und Kollegen. Ilda Boccassini etwa, inzwischen pensioniert, die als Anklägerin gegen Silvio Berlusconi wirkte, außerdem der bereits erwähnte Giuseppe Lombardo, der zu Verstrickungen zwischen Politik und Mafia arbeitet. Sehr viele weitere Staatsanwälte bekommen weniger Öffentlichkeit, gehen aber oft genauso mutig und aufopferungsvoll gegen die Mafia-Clans vor. Dass sich Crateri den Drohungen nicht beugt, bringt ihm Respekt. Die Menschen vertrauen ihm, manchmal sogar auf der Gegenseite. Insofern war es nicht völlig überraschend, dass am Tag seines Amtsantritts in Catanzaro das Telefon läutete. Crateri war noch nicht offiziell als Staatsanwalt vorgestellt worden, die Zeremonie dazu war erst für Mitte Mai 2016 geplant, einige Tage später. Der Anruf kam aus Rom, aus einem Gefängnis. Ob er am nächsten Tag kommen könne, jemand wolle mit ihm sprechen. Der Mann war Andrea Mantella, 43 Jahre alt, mit einer beachtlichen Karriere in der 'Ndrangheta. Er saß allerdings nur wegen Mafia-Mitgliedschaft. Mantellas Freilassung stand unmittelbar an und damit seine Rückkehr nach Kalabrien. Am nächsten Tag flog Crateri also nach Rom und setzte sich dem Mann gegenüber. Mantella sagte, er wolle nicht zurück in seine alte Funktion, sondern Kronzeuge werden. Er war der mächtigste Mann der 'Ndrangheta in der Region Vibo Valentia, hatte das dortige Lokale geleitet und wusste somit über sämtliche 'Ndrangheta-Aktivitäten in seinem Bezirk Bescheid. Für Crateri ein Glücksfall, quasi ein Geschenk zum Amtsantritt. Und Mantella fing an zu reden. Es war der Beginn des Ermittlungsverfahrens Rinascita Scott mit 334 Verhaftungen und einem Maxi-Prozess mit über 400 Beschuldigten. Mantella sprach in den Vernehmungen nicht nur über seinen eigenen Clan, sondern über sämtliche Clans, die in der Provinz Vibo Valentia aktiv sind. Das Gerichtsverfahren ist deshalb einzigartig. Es sitzt ein kompletter Ausschnitt des kriminellen Lebens in einer Region auf der Anklagebank. Für die Verhandlung wurde eigens eine Halle im Industriegebiet von Lamezia Terme umgebaut. Gleich zur Eröffnung des Hauptverfahrens wurde Luigi Bonaventura gehört. Er war der zweite vernommene Kronzeuge, noch vor Andrea Mantella. Davor sprach sein Onkel Giuseppe Vrenna. Eine der Gruppen, über die Andrea Mantella auspackte, war der Clan Anello aus Philadelphia, einem Städtchen mit knapp 5000 Einwohnern und einem schönen Altstadtkern. Wie fast alle 'Ndrangheta-Clans hat doch er eine Geschichte mit Blut, Mord und Totschlag. Beispielsweise hatte die Frau des Bosses Rocco Agnello zwei Liebhaber, während ihr Mann in Haft saß. Beide Männer verschwanden, der eine 2002, der andere 4 Jahre später. Die dafür Verantwortlichen wurden nie gefunden. Der Journalist Klaus Davi hat dazu vor Ort recherchiert und im Juni 2016 ein interessantes Video auf YouTube eingestellt. Davi ist eine schillernde Figur, er tritt stets in auffälligen und eleganten Anzügen auf, lebt offen homosexuell, spricht Italienisch mit schweizerischem Akzent, klingelt an jeder Mafia-Tür und schreckt vor keiner Konfrontation zurück. Als erklärter Mafia-Gegner wurde er Gemeinderat in San Luca, dem Stammort der 'Ndrangheta, der entsprechend stark kontaminiert ist. Einer der Morde an den Liebhabern wurde dem Bruder von Rocco Agnello vorgeworfen, Tommaso Agnello. Weil er sich mit ihm unterhalten wollte, sprach Davi verschiedene Familienangehörige an, allerdings mit laufender Kamera. Eine Frau, die gerade die Straße kehrte, schwang kurzerhand ihren giftgrünen Besen und griff Davi an, wollte auf ihn einprügeln. Eine weitere Verwandte bot dagegen an, Tommaso Agnello anzurufen, und tatsächlich sieht man ihn kurz darauf in einem grauen SUV heranfahren. Der Bruder des Bosses blieb höflich. »Ich habe dazu nichts zu sagen. Ich hatte ein Gerichtsverfahren und bin freigesprochen worden. Das muss genügen. Tut mir leid.« Der Kameramann von Davi insistierte und fragte nach seinem Bruder, dem Boss, der zu der Zeit in Hausarrest saß. »Mein Bruder? Keine Ahnung.« Davi ließ nicht locker und fragte weiter durch das offene Autofenster nach einem der verschwundenen Männer. »Und Santo?« »Er wisse nicht, was mit dem Mann passiert sei«, antwortete Agnello und gab seinem Fahrer ein Zeichen, davonzufahren. »Ciao«, sagte er und winkte zum Abschied. Eine Zigarette klemmte zwischen Zeige und Mittelfinger. 2 Jahre später, 2018, wurde Rocco Agnello verhaftet. Andrea Mantella redete bei seinen Vernehmungen im Jahr 2016 auch über die Geschäfte des Clans in der Schweiz. Die Schwester des Bosses Rocco Agnello habe dort Investments getätigt, der Clan in Hotels und Restaurants investiert und über Strohleute auch in den Finanzsektor. Personen, die dem Clan nahe stünden, würden in vom Clan finanzierten Geschäften Silberobjekte und Antiquitäten verkaufen. Auch krasse Aussagen tätigte Mantella. Zitat: »Nach dem, was ich direkt von Rocco Agnello und den Brüdern Frucci erfahren habe, pflegte Rocco Agnello Gold zu verkaufen, das er von Drogenabhängigen gestohlen hatte. Er ließ es über Freunde in Arezzo einschmelzen und gewann daraus Goldbarren, die er dann in Schließfächern in der Schweiz deponierte.« Ob die Ermittler das bestätigten, ist mir nicht bekannt. Die italienischen Ermittler schickten jedenfalls weitere Hinweise in die Schweiz, die sie von einem weiteren Kronzeugen erhalten hatten. Ein Carmelo führe ein Nachtlokal, das Rocco Agnello gehöre. Ein Herr Mizzi habe ein Vermögen gemacht mit Geld, das er für Agnello verwalte und in verschiedene Geschäftstätigkeiten investiert habe. Schneller gaben die Ermittlungen, dass es um den Gastwirt Marco Gombrino und den Unternehmer Carmelo Mizzi gehen musste. Das Schweizerische Bundesamt für Polizei, die FEDPOL, leitete eine Kooperation mit der italienischen Antimafia-Staatsanwaltschaft in Catanzaro in die Wege. Den Schweizern gelang es, mindestens einen verdeckten Ermittler in die beschriebene Gruppe einzuschleusen. Der Ermittler konnte die von den Kronzeugen erhobenen Vorwürfe bestätigen. Die Gruppe beschaffte tatsächlich Waffen aus der Schweiz und handelte mit ihnen. Sie handelte mit Falschgeld. Sie setzte Strohleute in der Schweiz für Geschäftstätigkeiten ein und ihre Mitglieder transportierten Bargeld nach Kalabrien, wenn der Clan welches anforderte. Damit hätte man das Ermittlungsverfahren beenden können, Auftrag erledigt, die üblichen mafiösen Aktivitäten, Abschlussbericht, Dankeschön. Stattdessen wurde es jetzt erst richtig interessant. Über den weiteren Fortgang der Ermittlungen mehr herauszufinden, ist zugleich leider nahezu unmöglich. Behörden teilen auf Anfrage mit, dass das Verfahren noch laufe. Immer noch, nach inzwischen mehr als 5 Jahren, und erteilen keine weiteren Auskünfte. Auch auf inoffiziellen Wegen sind keine Informationen zu bekommen. Wer mit den Ermittlungen vertraut ist, schweigt. Eine Quelle hat mir Teile der Berichte der Undercover-Agenten zugespielt. Sie sind in italienischen Dokumenten enthalten, aus denen ich hier zitiere. Ich möchte sie weitgehend für sich sprechen lassen. Im Fokus der Ermittlungen stehen der Gastwirt Gombrino und der Unternehmer Mizzi. Um die beiden herum bewegen sich die nicht näher benannten Kevin und Gianni. Zunächst geht es in den Dokumenten darum, dass Marco Gombrino Geld wechseln wollte, und zwar über den verdeckten Ermittler. 12.03.2018, Hotel Betis, Lancy, Genf. Wenn Marco über interessante Dinge sprach, begann er mit der Stimme leiser zu werden. So fragte er mich auch relativ leise, ob ich Beziehungen zu jemandem habe, welcher Schweizer Franken in Euro wechseln könnte. Und ich erklärte, ich müsse mich bei Kollegen in Deutschland schlau machen. Danach fragte ich nach der relativen Summe. Marco sagte, er müsse circa 100.000 Schweizer Franken in Euro wechseln. Das Ganze müsse unauffällig geschehen und schwarz nach Italien gelangen. 5.04.2018. Wir gingen zur Bar und Marco schenkte mir ein Glas Wasser ein. Ich schlug Marco den Betrag von 44.000 Euro für 48.000 Schweizer Franken vor. Er behändigte einen Taschenrechner und machte einige falsche Rechenbeispiele. Daraufhin fragte Marco mich, wie es denn korrekt gehe. Ich erklärte ihm, dass dies etwa einem Kurs von 1,09 entsprechen würde. Mit dieser Angabe rechnete Marco die Beträge nochmals durch und sagte, dass dies für ihn in Ordnung sei. Knapp zwei Wochen später zu Hause bei Marco Gombrino. Anschließend begab sich Gombrino Marco in einen anderen Raum. Er kam mit einer roten, ca. 20x25 cm großen Kunstledermappe zurück. Darin befanden sich die 48.000 Schweizer Franken, welche er in 100er und 50er mit Gummibändern zusammengebunden hatte. Gombrino Marco legte das gesamte Geld auf den Tisch. Ich nahm die 44.000 Euro aus meiner Umhängetasche und legte das Geld ebenfalls auf den Tisch. Gombrino Marco ergriff dieses und wunderte sich über die Verpackung. Dann legte er die 44.000 Euro, ohne diese zu zählen, zur Seite und wir zählten gemeinsam die 48.000 Schweizer Franken. Anschließend verstaute er die 48.000 Schweizer Franken in meiner Umhängetasche. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen bot Carmelo Mizzi, ein Mitglied der schweizerischen Gruppe, dem Bericht zufolge, einem der verdeckten Agenten Falschgeld an. 14.05.2018. In einem Moment begann er zu mir mit ungewohnt leiser Stimme etwas über 50 Euro zu murmeln. Ich konnte ihn zuerst nicht verstehen. Dann sagte er mir, dass einer seiner Bekannten gut gefälschte 50-Euro-Noten habe. Sie seien so gut, dass selbst erfahrene Leute die Fälschung nicht bemerken würden. Er sei mit solchen Noten bei einer Prostituierten im Zug gewesen und habe ihr gesagt, dass das Geld gefälscht sei. Sie habe jedoch gesagt, dass dies nicht stimme. Die Scheine seien echt, soll sie erwidert haben. Ich fragte, welche Scheine er habe und wie viel das Falschgeld koste. Carmelo sagte, sein Kollege verfüge über 20er- und 50er-Noten. Er werde mir bei Gelegenheit einen 50er zur Ansicht bringen. Die Mitglieder der Zelle in der Schweiz wissen offenbar, dass sie unter Beobachtung der Polizei stehen. 30.05.2018. Kurz nach der Abfahrt fragte mich Marco mit gedämpfter Stimme, ob man hier in meinem Auto sprechen könne. Ich fragte, wie er das meine. Er fragte, ob es hier keine Mikrofone gäbe. Ich zeigte auf das Telefon oben links im Auto und erklärte, dies sei das Einzige, es diene der Mobiltelefonkommunikation. Ich wollte wissen, warum er gefragt hatte. Marco erzählte, Carmelo habe vor einiger Zeit sein Auto bei einem Kollegen in Italien auf den Lift gestellt. Da hätten sie unter dem Auto zwei Kästchen entdeckt. Ich fragte, was für Kästchen das gewesen seien. Kevin erklärte, es seien so etwas wie Peilsender gewesen. Ich fragte, warum Carmelo Peilsender an seinem Auto gehabt habe. Marco meinte, diese seien montiert gewesen, um Carmelo auszuspionieren. Ich wollte wissen, wer so etwas tun sollte. Marco sagte, dies sei die Polizei. Und dies, weil Carmelo in Kalabrien Freunde habe, welche stark seien. In der italienischen Akte steht nun, die Subjekte befinden sich im Auto des Undercover-Agenten. Er, Carmelo und eine weitere Person hätten bei dem Wirt 75.000 Schweizer Franken in ein Pyramidensystem investiert. Irgendwann hätten sie nach ihrem Geld gefragt, sie seien dann immer wieder vertröstet worden. Er, Marco, habe dem Wirt dann wütend gesagt, er habe keine Chance, mit dem Geld zu verschwinden. Er habe es mit Leuten aus Kalabrien zu tun. Überall, wohin er flüchten werde, gäbe es Leute aus Kalabrien, welche ihn finden würden. Am nächsten Tag sei der Schuldner mit einem Kuvert an sein Restaurant gekommen. Die Polizei erfuhr über den verdeckten Ermittler von den Geschäften der Zelle. vom Handel mit Waffen und Immobilien und wie sie mit verschiedenen Währungen dank der Währungsschwankungen Profite generierte. Offensichtlich waren die Mitglieder der schweizerischen Zelle schon länger, mehr als 2 Jahre, unter Beobachtung, wie der folgende Ausschnitt zeigt. 19.09.2018. In diesem Moment sprach Kevin mit Carmelo plötzlich über die gefundenen Sender am Auto. Ich fragte, wann das gewesen sei. Carmelo zeigte auf sein Auto auf dem Parkplatz und meinte, der Vorfall sei vor etwa 2 Jahren passiert. Die Mitglieder waren eng an die Clanführung angebunden. 28.01.2019. Im Auto unterwegs fragte ich Carmelo, ob die Bemerkung von Kevin stimme, wonach er, Carmelo, momentan nur schlecht Business machen könne, da sein Kollege in Kalabrien im Gefängnis einsitze. Carmelo verneinte und erklärte, er könnte trotzdem Business machen. Er beschrieb, sein Kollege sei ein Patrino. Ich fragte, un Patrino? Carmelo antwortete, un vero Patrino sei come un Boss. Ein echter Pate, weißt du, wie ein Boss. Ich zeigte mich erstaunt und sagte, noch nie einen echten Patrino kennengelernt zu haben. Carmelo erklärte, er werde im Sommer in Kalabrien dafür sorgen, dass ich mich zum Patrino an den Tisch setzen könne. Ich fragte Marco, ob er den Boss gut kenne. Marco bejahte. Bevor der Boss in die Ferien musste, habe er einen Hausarrest gehabt. Sie seien damals alle beim Boss zu Hause gewesen und hätten gemeinsam gekocht und gegessen. Dann sei die Polizei gekommen, um zu schauen, ob der Boss wirklich zu Hause sei. Sie hätten sich dann alle in der Küche versteckt, während der Boss an der Tür mit der Polizei gesprochen habe. Ich fragte, ob der Boss schon oft im Gefängnis gewesen sei. Marisa erklärte, er habe schon sein halbes Leben im Gefängnis verbracht. Marco sagte dazu, der Boss sei früher oft im Gefängnis gewesen. An dieser Stelle machte Marco mit der Hand eine Pistolenschussabgabebewegung. Wie kommt Geld von der Schweiz nach Kalabrien? Legales Geld via Überweisung, erfuhren die Ermittler, Schwarzgeld per Kurier. 28.02.2019. Marco erklärte, dass er soeben 150.000 nach Kalabrien für sein neues Haus überwiesen habe. Als er das sagte, berührte er mit seinem rechten Zeigefinger einen weißen Stehtisch und sagte, dass er das Geld so überwiesen habe. Ich fragte Marco, ob er der Person, an die er 150.000 überwiesen habe, auch vertrauen könne. Mit großen Augen sagte er, ja, ja, das ist der Sohn eines Bekannten von uns. Sein Vater ist in unserem Dorf so etwas wie ein Kommandante. Er nimmt nicht einfach Geld von den Leuten, aber im Moment ist er in den Ferien. Anmerkung VE A3855, Marco hob wieder seine gespreizte rechte Hand vor sein Gesicht, um Gitterstäbe zu simulieren. Konspiratives Vorgehen ist ein Standard der Gruppe, er wird nur nicht von allen berücksichtigt. 14.03.2019. Sein Kollege unten in Kalabrien, welcher derzeit im Gefängnis sitze, habe gesagt, Giuseppe sei ein Trottel. Sie hätten sich zum Beispiel einmal alle bei diesem Kollegen, als er frei war, zu Hause zum Essen getroffen. Giuseppe sei damals der Einzige gewesen, welcher mit seinem grünen Ferrari direkt vor dem Domizil seines Kollegen geparkt habe. Er, Marco und alle anderen Gäste hätten weit weg vom Haus des Kollegen parkiert und ihre Mobiltelefone in den Autos gelassen, so wie man das mache. Wegen des grünen Ferraris hätten alle Leute geschaut. Im Juni 2019 war mehr als 1 Jahr vergangen, seit die verdeckten Ermittler in der Zelle platziert werden konnten. Die Mitglieder der Gruppe hegten offenbar keinen Verdacht und verrieten immer mehr, auch über ihre Geschäftspartner bei der Geldwäsche und wer die Dienste in Anspruch nahm. 6.06.2019. Gianni fragte, ob ich zum Beispiel auch Geld nach Liechtenstein transportieren könne. Ich bejahte, worauf Marco präzisierte, ich könne überall hinfahren, ich sei in Deutschland, Österreich, aber auch in Italien unterwegs. Gianni meinte, dies sei gut zu wissen. Er habe erst kürzlich Gold von Kenia zu uns organisiert. Da hätte er so jemanden wie mich gebrauchen können. Marco hatte sich selber nicht vorgestellt, er begann sogleich über Geld zu sprechen. Zuerst holte er aus und sagte, dass man Geld aus Geschäften habe, welches so, er zeigte dabei auf das schwarze Display meines Mobiltelefons, sei, man wolle darauf Geld haben, welches so sei. Dabei zeigte er auf die weiße Innenseite einer Serviette. Gianni sagte, das sei klar. Die Herkunft des Geldes würde ihn nicht interessieren. Dass es jetzt schwarz und danach sauber sei, sei auch klar. Wenn man Geld in einer Bank anlege, sei dies bereits am nächsten Tag sauber. Gianni begann dann gleich zu erklären, wie eine Operation wörtlich bei ihnen ausschauen würde. Er nannte dabei einige italienische Vornamen als Referenz und hohe Geldsummen, welche sie so rein gemacht hätten. Er erwähnte auch einen Italiener aus Pfäffikon, welcher einen 2-stelligen Millionenbetrag über sie gewaschen habe. Das System sei immer das gleiche. Es sei total simpel, auch wenn dies viele Leute nicht glauben würden. Jemand, der nicht von Interpol gesucht werde, müsse ein Konto als beispielsweise Beteiligter einer Petrolfirma eröffnen und zahle den gewünschten Betrag auf das Konto ein. Bereits am nächsten Tag könne maximal die Hälfte des Betrages wieder abgehoben werden und sei gewaschen. Der andere Teil müsse zwingend noch mindestens 6 bis 7 Monate auf dem Konto liegen bleiben. Marco fragte nach Beispielen in der Höhe von 200.000 bis 300.000. Gianni sagte, dies sei bei ihnen in der Regel der Mindestbetrag für ihre Operationen. Wenn jemand nur 100.000 Schweizer Franken auf ein Konto einzahlen wolle, dann könne er dies auch bei einem Banker machen, mit welchem er oder ein Bekannter zur Schule ging. Das sei ja kein Problem. Das würde sich nicht lohnen. Die Kommission sei immer 15%. Er, Gianni, erhalte ca. 1% vom Betrag. Glaubt man den Mitgliedern der Zelle, sind höchste Kreise in Liechtenstein in die Geldwäscheaktivitäten verstrickt. Die entsprechende Person ist nicht klar benannt. Die Rede ist von einem Premierminister Kessel. Es gab jedoch keinen Politiker mit diesem Nachnamen. Zu der Zeit, als diese Berichte entstanden, war Adrian Hassler Premierminister von Liechtenstein. Vor seinem Eintritt in die Politik wirkte er unter anderem als stellvertretender Direktor der Verwaltungs- und Privatbank in Vaduz sowie Chef der liechtensteinischen Landespolizei. Mitglieder der Zelle sprechen auch vom König. Liechtenstein ist zwar als konstitutionelle Monarchie angelegt, einen König gibt es aber nicht. Das Staatsoberhaupt ist Fürst Hans Adam II. Die Regierungsgeschäfte führt er seit 2004, aber sein Sohn, Erbprinz Alois, von und zu Liechtenstein. Dem Fürstenhaus von Liechtenstein gehört die LGT-Gruppe, ein international aufgestelltes Finanzdienstleistungsunternehmen. Einmal heißt es auch, der Prinz bekomme für die Geldwäsche einen Anteil von 15%. Wer also gemeint ist, bleibt unklar. 6.6.2019. Das Gute an ihrer Bank sei, dass der Premierminister Kessel, phonetisch, vom Fürstentum Liechtenstein dahinter stehe. Der würde alles garantieren. Marco fragte, wie alt diese Person sei. Nicht, dass sie bald sterben würde. Gianni sagte, dass er ihn vor etwa 2 Monaten vor der Bank in einem Café gesehen habe. Er sei wie wir, ganz normal gekleidet und nicht abgehoben. Natürlich werfe er sich bei speziellen Anlässen in Schale, aber sonst sei er sehr bescheiden. Er kenne sein Alter nicht, schätze ihn aber auf ca. 67-jährig. Ich fragte Gianni, ob es möglich sei, beispielsweise 100.000 Schweizer Franken von einem frisch erstellten Konto in Liechtenstein auf mein Konto in Kalifornien zu überweisen. Ich fragte beiläufig nach dem Namen der Bank in Liechtenstein. Gianni erklärte, er könne diesen zum jetzigen Zeitpunkt nicht preisgeben. Es sei eine Privatbank im Fürstentum Liechtenstein. Zurückkommend auf meine erste Frage sagte er, die stelle absolut kein Problem dar. Es würden wieder dieselben Regeln gelten wie zuvor erwähnt. Nach 24 Stunden sei das Geld gewaschen und die Hälfte müsse auf dem Konto bleiben. Marco erwähnte, dass sich dies immer so gut anhören würde. Er habe bei der UBS aber schon 500.000 Schweizer Franken verloren. Gianni wiederholte, dass bei ihnen der Premierminister hinter der Sache stehe und nichts schieflaufen könne. Marco wollte wissen, ob schon jemals etwas schiefgelaufen sei. Gianni sagte, dass in all den Jahren, in welchen er das nun mache, er von keinem einzigen solchen Fall Kenntnis habe. Um 16.05 Uhr traf Domenico Nardone, genannt Mimmo, ein. Er stellte Gianni einige skeptische Fragen. Mimmo wollte dann von Gianni wissen, ob der König für die Geschäfte bürgen würde. Dann hätte das Ganze einen anderen Charakter und sei nicht angreifbar. Gianni erwähnte immer wieder, dass es mit dem Premierminister nie Probleme gegeben habe. Wenn man den Aussagen der Mitglieder der Zelle Glauben schenken kann, spielten Fahrzeuge mit Diplomatenkennzeichen, CD auf dem Kennzeichen steht für Corps Diplomatique, eine Rolle. Solche Fahrzeuge werden an der Grenze nicht kontrolliert. 15.09.2019. Die Leute, die er kenne, hätten in Liechtenstein Millionen sauber gemacht. Bei 1 Million bekomme der Prinz 150.000. Das Geld werde mit CD-Fahrzeugen transportiert. Aus diesem Grund könne man Personen nicht kontrollieren. 1.07.2019. Er, Marco, schicke jeden Monat 10.000 Schweizer Franken weiß hinunter, jeweils mittels Banktransfer. In Kalabrien habe er nun wieder die Typen getroffen, welche die Finanzdienste des Liechtensteiners in Anspruch genommen haben sollen. Diese Vorwürfe wiegen schwer. Zugleich sind sie nicht eindeutig. Die schweizerischen Behörden äußern sich nicht, mit Verweis darauf, dass das Verfahren noch nicht abgeschlossen sei. Eine Sprecherin der Regierung des Fürstentums Liechtenstein teilte dazu mit, ein Teil der ihnen aus italienischen Ermittlungsakten bekannt gewordenen Vorwürfe sind den zuständigen liechtensteinischen Behörden aufgrund eines Rechtshilfeersuchens aus der Schweiz aus dem Jahr 2021 bekannt. Mit italienischen Ermittlungsbehörden gab es hierzu keinen direkten Kontakt. Aufgrund des eingegangenen Rechtshilfeersuchens aus der Schweiz wurden Ermittlungshandlungen durchgeführt, die Vorwürfe konnten jedoch nicht bestätigt werden. Da es sich beim von Ihnen angeführten Sachverhalt um nicht weiter substanziierbare Behauptungen handelt, bestand für die liechtensteinischen Strafverfolgungsbehörden kein Anlass, ein inländisches Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche zu eröffnen. Ich hatte die Pressestelle der Regierung auch gefragt, ob sie Kenntnis davon habe, dass Bargeld mit Diplomatenfahrzeugen transportiert werden solle und der Prinz dafür 15% bekäme, und um einen Kommentar gebeten. Dazu schreibt die Sprecherin: Vom zweiten von Ihnen erwähnten Vorwurf betreffend die 15% und dem von Ihnen erwähnten Prinzen haben die liechtensteinischen Strafverfolgungsbehörden keine Kenntnis. Die italienische Ermittlungsakte gibt auch nachvollziehbare Informationen, denen zufolge Rocco Agnello Geld auch in Deutschland investiert hat, in ein Veranstaltungszentrum in Mainz. Das rheinland-pfälzische LKA teilt aber mit, dass es dazu keine Ermittlungen führe.